Die Logik des No-Bail-Out. Die Rettungspolitik bringt Deutschland als den hauptsächlichen Lastenträger künftiger Rettungskosten gegenüber Griechenland zwangsläufig in die Rolle eines wirtschaftlichen Vormunds. Es ist wohl eine Überforderung des Erziehers wie des zu Erziehenden, dass sich solch in Jahrtausenden gewachsene oben beschriebene Mentalität durch die disziplinierende Wirkung des Euro und der Maastricht-Kriterien in kurzer Zeit ändern soll. Ich halte es auch nicht für richtig, dass Deutschland oder Mercosur oder die EU-Kommission einem am Rande Europas lebenden, orientalisch geprägten Volk Vorschriften macht, wie es Leben und seine inneren Angelegenheiten organisieren soll. Freihandel ja, gezielte Aufbauhilfen mit strikter Verwendungskontrolle ja, aber der Rest? Auch den Euro mögen Sie ruhig benutzen, solange und soweit die Währung nicht mit Krediten verbunden ist. Und damit bin ich beim No-Bail-Out-Prinzip als dem Kern guter Nachbarschaft. Man grüßt sich über den Gartenzaun, nimmt Pakete für den Nachbarn entgegen, passt gegenseitig auf Hund und Katze auf. Aber für seine in Euro aufgenommene Hypothek kommt der Nachbar bitte selber auf. Und wenn die Zwangsversteigerung unabdingbar ist, muss er das mit Anstand durchstehen. Der Umstand, dass meine Hypothek auch auf Euro lautet, löst keine Beistandsverpflichtung für seinen Zahlungsverzug aus. Auch und gerade in einer globalisierten Welt muss es strenge Regeln für Selbstverantwortung und Nichteinmischung geben. Leider gab die Politik das für den Maastricht-Vertrag und die ganze Logik der Währungsunion zentrale No-Bail-Out-Prinzip im ersten Fall seiner möglichen Anwendung schon im Vorfeld auf. Zwar entfalteten Kritiker dieses leichtfertigen Verhaltens wie Ottmar Issing und Hans-Werner Sinn ein rhetorisches und publizistisches Feuerwerk, um die Aufgabe dieses Prinzips zu verhindern. Der FAZ-Herausgeber Holger Stelzner schrieb sich die Finger wund, aber die Politik und die Chefvolkswirte der Banken waren auf einem anderen Trip. Im Vorstand der Bundesbank waren die Diskussionen zeitweise lebhaft. Axel Weber hielt sich weiter bedeckt. Ein anderes Vorstandsmitglied und ich waren strikt gegen jede Form von Bailout. Ein weiteres Vorstandsmitglied wollte um jeden Preis Zahlungsstörungen des griechischen Staatshaushalts verhindern und hielt zu diesem Zweck eine wie immer geartete Hilfsaktion für notwendig. Die beiden restlichen Vorstandsmitglieder vermieden eine klare Stellungnahme. Während diese Diskussionen anhielten, blätterte ich im April 2010 zur Vorbereitung auf einen Vortrag in meinem alten Eurobuch, dritte Auflage 1998, und fand dort folgendes Zitat: Die Mitgliedsländer werden umso eher eine selbstverantwortliche und damit stabilitätsgerechte Finanzpolitik betreiben, je eher ihnen klar ist, dass sie auf Zinsniveau und Inflationsrate keinen Einfluss nehmen können. Je geringer der Einfluss der EU auf die Einnahmeseite, insbesondere auf das nationale Steuerrecht und auf Leistungstatbestände der Ausgabenseite ist, je eindeutiger jedwede Hoffnung auf direkte oder indirekte finanzielle Hilfen der EU bei finanziellen Notlagen ausgeschlossen werden kann. Sie werden andererseits umso eher ihrem unterschiedlich ausgeprägten Hang zu nationaler Defizitwirtschaft nachgeben, je mehr sie auf eine am Ende nachgiebige Geldpolitik hoffen können, je mehr ihre Einnahmen und Ausgaben durch EU-Vorschriften beeinflusst und sie somit der Verantwortung enthoben sind, je mehr sie auf Hilfen unmittelbar durch die EU oder durch ein zwischenstaatliches Finanzausgleichssystem in der EU hoffen können. Um es anders auszudrücken, alle Vorstellungen für mehr finanzielle Solidarität in der EU bergen Risiken für die finanzielle Selbstverantwortung und damit für die Solidität der Finanzwirtschaft der Mitgliedstaaten in sich. Besser kann ich es auch heute nicht ausdrücken. Die Wirklichkeit im Winter und Frühling 2010 entwickelte sich leider exakt in die gegenteilige Richtung. Die Forderungen aus der EU-Kommission und aus Frankreich nach bilateralen Hilfen für Griechenland nahmen zu. EU-Präsident Barroso, der Griechenland seine Fälschung 2004 großzügig verziehen hatte, stand nun an der Spitze jener, die Hilfen für Griechenland forderten. Es war nicht gerade hilfreich, dass Bundesfinanzminister Schäuble schon im Vorfeld jeden Widerstand aufgegeben hatte. Bundeskanzlerin Angela Merkel hielt ihre Hinhaltetaktik nur noch bis zum 25. März 2010, dem Vorabend des Gipfeltreffens von Lissabon, durch. Sie stimmte zu, dass bilaterale Kredite an Griechenland als Ultima Ratio in Frage kommen, und forderte im Bundestag für die Zukunft: Tricksereien muss ein Riegel vorgeschoben werden. Solche Worte waren jetzt billig. Der Damm Richtung Rettungsschirm war gebrochen. Beinahe täglich wurde und wird seit dem grundsätzlichen Sündenfall im März 2010 die Notwendigkeit strengerer Regeln gefordert. Das ist auch eine Methode, die Öffentlichkeit zu beruhigen und einzuschläfern. Stefan Homburg sagt spöttisch auch für die Zukunft voraus, dass dies so weitergehen werde. Insbesondere wird die Öffentlichkeit in dem absurden Glauben gelassen werden, sämtliche Probleme seien durch strenge Regeln in den Griff zu bekommen. Eine seit 20 Jahren ad nauseam beschworene Figur. Der Weg zur Hölle ist eben mit guten Vorsätzen gepflastert. Ein gerader und abschüssiger Weg führte vom 25. März 2010 über 16 Rettungsgipfel zu immer höheren deutschen Hilfen und Garantien, die schließlich ein Risiko von über 500 Milliarden Euro umfassten.